Ich möchte mich für diesen Ausrutscher in deine Welt entschuldigen. Ich wollte nicht stören. Und die Lieder, die deinetwegen meine Lieblingslieder wurden, kann ich deinetwegen jetzt halt nicht mehr hören. Ich ruf dich an, um dir zu sagen, dass ich langsam wieder klarkomm. Doch will eigentlich nur deine Stimme hören. Ich bin ein Idiot. Ich habe deinen Weg, komm auf und suche trotzdem deinen Traum. Du hörst mir zu und zeigst Verständnis, vielen Dank. Ich wollte nicht stören.